Wien 3, Krieglergasse 4. Wohnung der Familie Schneider und der Familie Weinrebe. Ignaz Weinrebe war Kaufmann. Er wurde deportiert. Ort und Zeit sind uns nicht bekannt. Marie Weinrebe, geboren 1904, war Hausfrau. Sie wurde nach Wien 1, Stoß im Himmel 3-7a, zwangsübersiedelt. Am 9.06.1942 nach Mali Trostinez bei Minsk deportiert, dort am 15.06.1942 ermordet. Heinz Weinrebe, Schüler, ihm gelang die Flucht nach Israel. Geschichte der Familie Schneider. Lea Schneider, geboren 1886, war Weißnäherin, also Schneiderin, und Lebensmittelkleinhändlerin in Wien 3, Krieglergasse 4. Sie konnte 1939 nach London flüchten, wo sie die deutschen Bombardierungen, den Blitz, überlebte. 1948 wanderte sie in die USA aus. Leas Tochter, Rose, Rosel Schneider, geboren 1914, war Lebensmittelkleinhändlerin. Sie emigrierte in die USA, heiratete und zog nach Siam. Später ging sie mit ihrem Ehemann in die USA und sie starb am 1.5.1969. Die zweite Tochter, Sara Rivka Sidi Schneider, verheiratete Schwarzbart, flüchtete mit ihrem Sohn Paul Arthur Schwarzbart nach Belgien. Ihr Gatte Friedrich Schwarzbart wurde in Frankreich verhaftet und über Drancy nach Auschwitz deportiert und in Großrosen, Buchenwald, ermordet. Sara Rivka Schwarzbart arbeitete bei einer belgischen Familie. Ihrem Sohn wurde vom jüdischen Untergrund 1943 der Name Paul gegeben. Sohn und Mutter waren in Belgien als U-Boote in getrennten Verstecken, beide überlebten.